Deutschlandfunk. Atelier neuer Musik. Johannes Kreidler, Jahrgang 1980, gehört zu jener Komponistengeneration, die in allgegenwärtige Digitalisierung mitten hineingewachsen ist. Als Student von Matthias Sparlinger und Orm Finnendahl hat er sich das notwendige Rüstzeug angeeignet, darauf kompositorisch zu reagieren. Wichtig wurde für Kreidler die gleichwertige Verfügbarkeit sowohl akustischer, musikalischer als auch visueller Materialien aller Art als Datenfile. Autorin Gisela Nauck erörtert in ihrer Sendung die Konsequenzen für sein Komponieren. Was verbirgt sich hinter der kompositorischen Strategie einer Musik über Musik? Was versteht man unter neuem Konzeptualismus? So konsequent wie kaum ein zweiter Komponist verkörpert der 34-jährige Johannes Kreidler mit seinem musikalischen Schaffen die Um- und Ausbrüche, in denen die zeitgenössische Musik derzeit steckt. Das betrifft sowohl sein Verständnis davon, in welchen Kontexten sich Komponieren heute bewegen sollte, eingeschlossen ihrer Funktion in der Gesellschaft, als auch die daraus resultierenden klanglichen Erscheinungen. Ein wichtiger Grund dafür ist, er hat sich auf die Veränderungen, die die Medienrevolution der 1990er Jahre mit sich gebracht hat, als Komponist voll eingelassen. Das bis in die Avantgarde hinein an Klangstrukturen orientierte Komponieren, von Ausnahmen wie John Cage einmal abgesehen, hat sich bei ihm zu einer polymedialen Kunstform erweitert. In erster Linie ist er Komponist, ebenso aber Performer, etwa an Tastatur, Sensortisch oder Joystick, und damit ein neuer Typ von Musiker. Kreidler ist außerdem ein begnadeter Entertainer, Videokünstler, Internetkomponist, Grafiker, Produzent, Verleger im Netz und Blogger in einer Person. Er repräsentiert damit nach dem Ende der musikalischen Moderne und dem Zwischenstand der Postmoderne einen neuen Typ an künstlerischer Haltung, die auch Komponisten wie der Belgier Stefan Prinz, die Deutschen Hannes Seidel, Martin Schüttler, Christoph Ogiermann, die Britin Jennifer Walsh und andere seiner Generation wie auch Jüngere teilen. Der Künstler und Kulturtheoretiker Basin Brook hat diese Haltung in einem Interview für den 2013 erschienenen Reader What's Next? Kunst nach der Krise folgendermaßen beschrieben. Man muss die Kultur besetzen, um sie wieder fruchtbar werden zu lassen. Man muss die Institutionen mit anderen Ideen besetzen, anstatt sie in dem tödlichen Leerlauf des Maschinenparks weiter funktionieren zu lassen. Der tödliche Leerlauf des Maschinenparks sind im Falle der Musik die institutionellen Mechanismen ihrer Entstehung und Verbreitung. Mittels eines aufeinander eingespielten Apparats aus Fördereinrichtungen, Ensembles, Orchestern, Opernhäusern, Verlagen und GEMA. Was Kreidler dem entgegengesetzt hat, sind Genres, die jenen Apparat durchbrechen. Politische Aktionen mit Musik, wie die GEMA-Aktion Product Placements oder Fremdarbeit. Es sind visuell-akustische Netzkompositionen wie Chants, Music, Melodien aus Aktienkursen, arrangiert mit der Komponiersoftware Songsmith oder die Scanner Studies. Für Computer und umprogrammierten Flugsimulations-Joystick entstand die Performance RAM, Random Joystick Memory, ein Jugendwerk eines 25-Jährigen. Aber auch Musiktheater wie der bei den diesjährigen Darmstädter Ferienkursen uraufgeführte Audioguide durchbricht den heute ohnehin schon weit gespannten Rahmen des Genres. Kreidler stilisierte es zum TV-Hören, was heißt, zur siebenstündigen Musik-Talkshow aus Videos, Performance, instrumentaler Live-Musik und Gästen, ohne Gesang. Neu ist an dieser künstlerischen Haltung das Verhältnis zu den Medien und zur Wirklichkeit. Besonders die Musikaktionen, ob real wie Fremdarbeit oder im Netz wie die Installation Call Wolfgang, gemeint ist der Finanzminister Wolfgang Schäuble, reichen weit in brisante gesellschaftliche Prozesse hinein. Diese werden klanglich nicht dargestellt oder abgebildet, sondern sind als Musikstück real und das mit erheblichem diskursivem Anteil von Hörern, Journalisten oder GEMA-Mitarbeitern. Kunst, so meinte Kreidler in einem Interview zu dieser Netzinstallation, muss verdächtig sein. Das ist ihre Aura. Noch kategorischer hat der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau diese künstlerische Produktionshaltung formuliert, indem er meint, man müsse die Wirklichkeit vor das Tribunal der Kunst zerren. Alles andere sei Kunsthandwerk. Ich denke, Kreativität hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Dass man schaut im Supermarkt, in welchem Rhythmus tippt eigentlich die am Supermarkt in die Kasse was ein oder sowas. Das spiegelt ein allgemeines Lebensgefühl. Und das ist schon ein Stück weit das, eben was man dann auch ästhetisch halt verarbeiten kann. Diese Rhythmen und wie Menschen gehen, in welchem Rhythmus und so weiter. Wie heute auf einer Autobahn die Dichten sind von Autos. All das versuche ich schon eigentlich immer zu beobachten. Und das erstmal als Gefühl, auch tatsächlich irgendwie, wenn ich es nicht eh schon mir bewusst mache jedenfalls, welches formale Erlebnis es ist, auf der Autobahn zu sein und dann in den Stau zu kommen und dann wieder sich da durchzuschlängeln oder sowas. All das sind auch Verläufe und Dramaturgien und Rhythmen, die dann vielleicht wieder einfließen in das Komponieren. Nach Basenbrook ein zweiter theoretischer Seitenblick. Bedenkenswert ist eine Parallele der gegenwärtigen Umbruchssituation zeitgenössischer Musik zu derjenigen in der bildenden Kunst vor etwa einem halben Jahrhundert. Gemeint ist die Ablösung der gemalten Darstellung von Objekten durch die Einführung von realen Objekten, initiiert durch Marcel Duchamp. Die nächste entscheidende Veränderung brachte dann der Einbruch der Medienkunst. Der Medientheoretiker Peter Weibel schlussfolgerte, das klassische Programm der Kunst als Darstellung der Welt fand mit der modernen Kunst ihr Ende. Die Darstellung wurde vollkommen durch Wirklichkeit ersetzt, durch die realen Bestandteile der Darstellung oder die Realität der Dinge. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich allmählich eine dritte Denkrichtung, die Realität der Medien. Die Medienkunst schrieb die Kunst der Moderne neu, indem die Kluft zwischen der Darstellung künstlerischer Mittel und der Darstellung von Objekten überbrückt wurde. Es entstand eine neue Realität, die Medienrealität. Und etwas später heißt es, das neue Paradigma der Kunst des 21. Jahrhunderts ist das globale Netz, vor allem nach der Web 2.0-Revolution. Jeder hat jederzeit Zugang zu allen Medien. Dieser Satz könnte auch, gerahmt, über Johannes Kreidlers Arbeitstisch hängen. Der Unterschied von Musik und bildender Kunst besteht allerdings darin, dass die Ersetzung klanglicher Darstellung durch akustische Wirklichkeit erst durch die Medien möglich wurde. Zuerst mit Musik konkret, später durch Nigel Osborns Plunderphonics, heute per Internet und Computer durch alle nur möglichen akustischen und visuellen Realitäten, von Popmusik über Soundfiles bis zu YouTube-Videos, als Medienrealität. Die Konsequenz ist ein polymediales Komponieren mit starkem Wirklichkeitsbezug, das bei Johannes Kreidler auch Medien wie Performance, Grafik oder Mathematik einschließt. Ich kenne es natürlich, dass man als Komponist im Medium der Klänge denkt und dass man da wirklich, wenn man da tagelang dran arbeitet und so, dann wieder unter die Menschen geht, dann hat man Wortfindungsschwierigkeiten oder sowas, weil da manche Hirnregionen gar nicht mehr durchblutet waren oder so. Andererseits, wenn man mal so auf der Klangebene nicht mehr weiterkommt, dann fange ich an und schreibe mir mal lauter Begriffe aufs Papier und versuche in dem Medium weiterzukommen. Oder im Medium von Formeln, von Mathematik, dann rechne ich einfach mal weiter. Oder lass den Zufallsgenerator machen. Also ich denke, all das gehört heute auch zum Handwerk dazu, dass man sich in diesen verschiedenen ästhetischen Medien bewegt. Vor dem Hintergrund jener kulturellen Umbruchssituation, von der musikalischen Abbildung von Realität im Klangmaterial zur Wirklichkeit als Musik, erhalten in letzter Zeit dominant gewordene Begriffe wie neuer Konzeptualismus oder gehaltsästhetische Wende einen nachgeordneten Stellenwert. Nicht die gehaltsästhetische Wende ist das Wesensmerkmal des gegenwärtigen musikalischen Epochenumbruchs, einen Gehalt haben auch Avantgarde-Kompositionen, sondern die neuartige musikalische Realisation von Wirklichkeit mit den Möglichkeiten der neuen Medien und von Polymedialität. Neuer Konzeptualismus ist dafür eine Methode geworden. Samples, Sound und Videofiles wurden zur wesentlichen Materialgrundlage, für die es neue künstlerische Bearbeitungsstrategien zu entwickeln galt. Hyper-Intervals für Geige, Klarinette, Bassklarinette, Schlagzeug, Klavier und Zuspielung aus dem Jahr 2008. Hier in einer Aufnahme mit dem Ensemble Quartludium ist eines der Werke, das sich mit der Fragmentierung und Überschreibung von Soundfiles befasst. Johannes Kreidler hat dafür seit Dezember 2007 das Computerprogramm COIT entwickelt, was meint Calculated Objects in Time. Es ist dies ein Programm, das ihm die Steuerung von Regel und Abweichung erlaubt, also ein Durchkreuzen der Regel durch Gegenbewegungen und Fehler. COIT generiert ein Stadium der Vorkomposition, das anschließend weiter bearbeitet wird. Typisch für solche Polymedialität im Schaffen Johannes Kreidlers ist neben klanglichem Material ein großer visueller Anteil in Form von Bildern, Videos, Performance, Grafiken oder Texten. In Collageformen mit schnellen Schnitten, Mehrfachüberlagerungen und Kontrapunkten kommentieren sich diese unterschiedlichen Medienbruchstücke gegenseitig. Im Kontext von Homepage und Blog wird Musik zu einer Diskursform mit polemischem Potenzial, wie es sie so in der Musikgeschichte bisher nicht gegeben hat. Denn Kreidlers Homepage ist ein audiovisueller Präsentationsraum. Hier kann man sich Musik nicht nur anhören, sondern gleich auch die Partituren mitlesen, was noch längst kein Standard ist. Man wünschte sich allerdings, diese blättern zu können, statt scrollen zu müssen. Nur hier oder auf YouTube sind Arbeiten zugänglich, die ausschließlich als audiovisuelle Internetkunst auf der Basis entsprechender Software entstanden sind. Im detaillierten Werkverzeichnis gibt es audiovisuelle Werkeinführungen, didaktische Videoclips und filmische Rekonstruktionen von politischen Musikaktionen, ergänzt um Links zur Pressereaktion. Erweitert wird dieser Präsentationsraum durch Kreidlers Blog Kulturtechno als Diskursforum. Durch die Nutzung eines Materials aber, das durch das Netz tausendfach verfügbar geworden ist, gerieten Themen ins Zentrum seines Komponierens, die um Urheberrecht, Autorschaft, Originalität und Identität kreisen und nicht zuletzt die Teilhabe an Demokratie inszenieren. In der politischen Aktion Product Placements von 2008 mit der Kreidler durch das reale Einreichen von 70.200 Formularen für 70.200 Zitate in einem Stück Musik von 33 Sekunden Länge die GEMA herausforderte, ist dieser Themenkomplex bereits angelegt. Das war so sicher nicht von Anfang an geplant, ist bei einer Generation, die in die Medienrevolution der 90er Jahre hineingeboren worden ist, aber auch kein Zufall. Wenn Computer, Internet, Medientechnik und die damit zur Verfügung stehende Polymedialität der Künste zum Handwerkszeug werden, muss sich Komponieren verändern. Und dass Johannes Kreidler einen älteren Bruder hat, der bereits in den 80er Jahren Informatik studierte und sein Wissen mit dem ähnlich begabten Jüngeren gern teilte, war für seine kompositorische Ausrichtung sicher nicht unerheblich. Mit den neuen Medien geriet das alte Komponieren, man kann sagen weltweit, in eine Krise. Ich denke tatsächlich, es gibt eine gewisse Erschöpfung, das ist, was man Expressives nennt oder auch, was man Strukturelles nennt und zu einem guten Stück weit auch, was so die klangliche Oberfläche von Musik betrifft. Da finde ich einen gewissen Erschöpfungszustand. Das merkt man daran, dass man halt Dinge als Klischee empfindet oder zumindest als ein Stück weit verbraucht, nicht mehr so stark empfindet und auch schon so weit kodifiziert und so kommuniziert, dass man sagen kann, das ist schon mehr sowas wie eine Stilkopie, wenn man heute eben noch mit erweiterten Spieltechniken auf den Geigen rummacht oder sowas. Oder wenn man jetzt sich irgendwie parametrisch so Strukturen anlegt, empfinde ich eigentlich schon mehr als eine Stilkopie aus den 60er, 70er und 80er Jahren noch. Und insofern, ja, tatsächlich etwas, was im Detail irgendwie nicht mehr interessant ist. Und dann, denke ich, muss man grundsätzlicher wieder werden und überlegen, was man eben schon an Entscheidungen von dem Instrumentarium zum Beispiel und eben auch grundsätzlich an so einem Konzept, was man überhaupt für einen Musikbegriff hat. Das wurde gleich nach dem Studium an der Freiburger Musikhochschule klar. Johannes Kreidler traf hier mit Matthias Sparlinger für Komposition und Orm Finnendahl für elektronische Musik auf zwei Lehrer, die besser für ihn nicht hätten sein können. Initiierte doch der eine kulturkritisches Denken, während der andere als Komponist selbst ein besonderes Faible für das Verhältnis von Musik und Maschinen respektive Computer hat. Kreidler beendete dieses Studium 2003 mit einem Streichquartett, mit dem er übrigens 2004 den deutschen Hochschulwettbewerb im Fach Komposition gewann. Es ist zugleich seine letzte kompositorische Arbeit auf der Basis eines herkömmlichen Tonsatzes. Auch das erscheint im Rückblick konsequent. Am Beginn seiner kompositorischen Karriere steht eine die abendländische Musikkultur krönende Gattung, mit der er den Topos tonsetzerischen Komponierens dekonstruiert. Bezeichnenderweise trägt sie den Titel Compliment Deformation Browser, was Kreidler so kommentierte. Die Idee des Stückes ist, verzerrte Symmetrien auf allen erdenklichen Ebenen zu komponieren. Eine Bewegung wird durch Umkehrung komplettiert, aber diese Ergänzung immer deformiert, wodurch das Geschehen weitergeht. Ein Typus der entwickelnden Variation. So richtungweisend der Verzicht auf Tonsatz, so typisch war der Kontext der Uraufführung, von der wir einen Ausschnitt hörten. Sie fand erst 6 Jahre später, 2009, durch das Sonar-Quartett im Berliner Club für experimentelle Musik und Kultur Ausland in der Lüchener Straße, Prenzlauer Berg statt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Kreidlers Komponieren allerdings schon gravierend verändert. Längst ging es ihm nicht mehr um einen mehr oder weniger komplexen Tonsatz, sondern um Sound. Als Phänomen entlehnt der Popmusik, auf der Basis von Samples und Live-Instrumentalklang, wie in dem Klavierstück Nummer 5 aus dem Jahr 2005, gespielt von Sebastian Berweck. Mit hochwertigen Klaviersamples kann täuschend echt, so Kreidler, der Klavierklang nach innen ins Mikrotonale und nach außen über den Ambitus der Tasten hinaus erweitert werden. Transponiert man Samples von Klaviertönen extrem tief nach unten, klingt nur noch ein Brummen. Transponiert man sie extrem nach oben, entsteht Rauschen. Die beiden Extreme ähneln in ihrer Geräuschhaftigkeit einander. Das Ganze lässt sich zu einer Schleife verbinden. Leitsatz für das Komponieren war, nach Niklas Luhmann, die Differenz von Medium und Form wird ihrerseits medial. Geht auch als Hörleitsatz. Zwischen 2003 und 2005 hatte in Kreidlers Schaffen ein Qualitätssprung stattgefunden. Er führte immer näher an das heran, was inzwischen als Kreidlerscher Sound bezeichnet werden kann. An die Stelle von Tönen als Material waren Samples getreten. Man könnte schon sagen, dass sagen, die Samples sind die heutigen Formen von Einzeltönen oder Einzelnoten. Das sind jetzt eben diese kleinen Einheiten, die man zum Beispiel auch in Archiven findet. Da gibt es mittlerweile eben auch Klangarchive im Netz, wo man ja zum Beispiel 50 verschiedene Donner-Samples oder sowas und Regen und solche Sachen eben findet. Das ist einfach der Materialstand und tatsächlich auch die große Menge. Es gibt genauso auch von Instrumenten heutzutage, haben Leute sich mit großer Mühe alle nur erdenklichen Klänge, die auf Instrumenten möglich sind, haben mittlerweile im Archiv eingefangen. Also auf dem Klavier ein Ton in Pianissimo und Piano und Mezzopiano und Mezzoforte und Forte und Fortissimo und Dreifachforte in 7 verschiedene Schattierungen und so weiter. Das sind ungefähr 300.000 Samples, die ich mittlerweile so gesammelt habe. Also vieles von Instrumenten, aber auch von einfach nur allem, was nur irgendwie halt klingt in der Welt. Dieser Wechsel vom Ton zum Sample veränderte alles. Die neue Materialbasis, die Kreidler nun als Medium statt als Material bezeichnet, forderte ein neues kompositorisches Handwerk heraus. Samples bringen die Welt, die Wirklichkeit, als neue, technisch gefilterte, akustische und soziale Räume ins Spiel. Die akustische Welt fokussiert sich zu elementaren Bausteinen. Aus dem Ton wurde ein Datenpaket. An die Stelle von Tonsatz treten Reproduktion, Collagetechniken und digitale Bearbeitung, wie auch die neue Kontextualisierung des Instrumentalklangs. Samples werden nun aber nicht mehr als Abbild der realen Klangwelt behandelt, wie in den 1960er und 1970er Jahren, die man elektronisch weiterbearbeitet. Sie sind vielmehr konkretes Material aller nur möglichen Herkunft, offen für verschiedenste akustische Beleuchtungen und neue Kontextbildungen bis hin zu audiovisuellen Verbindungen. Als Material verwendet er gern minderwertige, anonyme Popmusik, weil sie sich als Medium für eine neue Musik zweckentfremden lässt. Sie repräsentiert in Kreidlers Verständnis die alltägliche akustische Realität, die er als Mediengeräusch musikalisieren kann. Auf dieser Basis entwickelte er am Beginn des neuen Jahrtausends sein Kompositionskonzept Musik mit Musik. Wenn ich einen Ausschnitt aus einer Popmusik nehme, und also wirklich nur ganz, ganz klein, so wop, so nur ein winziger Schnipsel, und da ist dann wirklich die Frage der Erkennbarkeit, hängt da von wenigen Millisekunden eigentlich ab, wie groß dieses Fenster dann ist, ob das 50 oder 70 Millisekunden sind. Und gerade das finde ich dann interessant, wo das ja nur ein kleines Klangphänomen ist oder wo das schon der Ausschnitt so groß ist, dass man da doch schon kurz einen Sound wiedererkennt, ja, und vielleicht schon eine gewisse Stilistik oder sowas, eine Zugehörigkeit, eine Identität eigentlich darin erkennt. Und auf dieser Basis habe ich dann eigentlich jahrelang einige Stücke gemacht unter diesem Label Musik mit Musik, wo ich das dann kombiniere mit Live-Instrumenten, von dem man im Grunde auch sagen kann, dass ein einzelner Klavierton könnte potenziell auch der Teil einer Beethoven-Klaviersonate sein. Also die Idee eigentlich von, dass jeder Ton ein Bruchstück schon sein kann, ein Fragment, die wird dadurch eigentlich noch veranschaulicht. Aus diesem Grundansatz heraus kann man sozusagen anfangen, auch expressiv zu komponieren, kann man sich schon Dichtegrade und energetische Verläufe, so etwas sich ausdenken oder ausdrücken damit. Das ist eigentlich schon ein schöner Fall, wenn man das schafft, dass man sich ein grundlegendes Medium geschaffen hat, was sich darin dann schon ausdrücken kann. Ausdruck aber ist immer auch mit den Inhaltlichkeiten einer Musik verbunden. Semantik, Idee, Originalität und Klang müssen im Kontext eines polymedialen Komponierens neu gedacht werden. Interessant als Gestaltbares wurden Fragen der Erkennbarkeit, Zugehörigkeit und solche des Kontextes. Zu Beginn interessierte Johannes Kreidler besonders die Differenz zwischen Abstraktem und Konkretem, zwischen reinen und bedeutsamen Klängen, zwischen Fundstück, Objekt und seiner Komprimierung. Windowed One für Schlagzeug und Zuspielung, komponiert 2006, ist ein Beispiel dafür, wie für kulturell gedachte Inhalte auf der Basis einer Musik mit Musik eine adäquate Technik entwickelt wurde. Eine Technik, die nicht darstellt und abbildet, sondern in Gestalt fragmentierter Soundfiles die Sache selbst ist. In einem Einführungstext schrieb Kreidler: Angeregt von den Firenze-Bildern Gerhard Richters, eine Sammlung von Urlaubsfotos, welche teilweise mit abstrakten Farbschichten überzogen sind, und im Zuge meiner Diplomarbeit über postseriellen Strukturalismus, dachte ich nach über Möglichkeiten der Verbindung von konkretem Material und strukturalistisch-parametrischer Kompositionsweise. Bei der Arbeit mit Granularsynthese am Computer schließlich eröffnete sich mir die Idee, über die Fensterung von Lautstärke verschiedene Grade der Erkennbarkeit bei Klangdateien systematisch auszuarbeiten. Vom winzigen bunten Fetzen bis zur temporären Entfaltung eines Idioms. So lassen sich Übergänge anlegen von absoluter, parametrisch organisierter Musik hin zu bestehender, objekthafter Musik und umgekehrt. Das Schlagzeug ist kein homogenes Instrument, sondern eine Ansammlung von Instrumenten aus verschiedenen Kulturen, die jeweils ihren eigenen Charakter haben und entfalten können, je nach Platz, den man einräumt. Ihre Signifikanz wird in der Umgebung vieler Ausschnitte aus unterschiedlichen Musiken besonders betont. Man steht in einem Haus und blickt durch verschiedene Fenster hinaus. Windowed One, also Fensterung 1, wird in dieser Version 1 von Max Riefer gespielt. Musik Mit Samples als Materialbasis und dem Zugriff auf Datenbanken mit Tausenden und Abertausenden von Daten wurde das Phänomen von Quantitäten als kompositorisches Thema virulent. Ein Phänomen, dem wir inzwischen längst auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens ausgesetzt sind. Was ich zum Beispiel da interessant finde, sind die großen Mengen. Das, würde ich denken, ist einfach auch die Differenz zu früher. Diese Ideen von Remix und Collage sind ja beileibe nicht der letzte Schrei. Aber was halt Neues im Vergleich zu dem DJ, der halt doch vor 20 Jahren vielleicht einen Koffer mit 50 Schallplatten hatte, die er dann an einem Abend auf zwei Plattenspielern zusammenmischen konnte, ist, dass wir jetzt eben Hunderttausende solcher Einheiten haben und mit denen komponieren können. Und diese Quantität, glaube ich, ist auch eine neue Qualität. Genauso, also Big Data ist es wiederum dann in technischen und auch politischen Kategorien. Ja, das ist ja dasselbe so wie eben heute, wenn es diplomatische Enthüllungen und sowas gibt, dass es dann eben gleich Tausende von Depeschen oder sowas ist, die da ans Licht kommen. Also diese großen Mengen oder dass ich gleich eben 100 verschiedene Stile abrufen kann mit Band in a Box, das halte ich für eine zum Beispiel ästhetische Differenz als noch vor 20 Jahren. Wiederum erforderte die neue Materiallage neue kompositorische Verfahren. Jetzt habe ich zum Beispiel hunderttausende Einzelklänge auf dem Computer und da wäre es natürlich interessant, jetzt Kombinationen zu machen. Wenn wir jetzt nur mal bei Instrumenten bleiben, ja, da könnte man sich ja denken, es wäre doch spannend, dass ich zum Beispiel 20 verschiedene Vibraphonfarben zusammen mit 8 verschiedenen Harfenfarben und nochmal mit 10 verschiedenen Posaunenfarben habe. Ich hätte ja niemals sozusagen in der Wirklichkeit 12 Vibraphone, 8 Harfen und 10 Posaunen oder solche Größenordnungen. Aber wie fängt man da jetzt an, wenn man sich das mal nur ausrechnet, wie viele Möglichkeiten es da gibt? Da kann man eigentlich gar nicht mehr systematisch irgendwie vorgehen. Und da habe ich aber ein Verfahren doch gefunden, mit dem ich auf gute Fundstücke gestoßen bin, nämlich da mit dem Zufallsgenerator. Das ist auch ein Verfahren, das ist auch schon wissenschaftlich beschrieben worden, das sind sogenannte evolutionäre Algorithmen. Das heißt, wie bei der Evolution auch, es gibt ja immer Mutation und Selektion und dann gibt es eben Mutationen, die sich als einen Überlebensvorteil erweisen. Und so entsteht dann eine neue Tierart zum Beispiel. Ja, und so habe ich mir dann viele, viele Klänge gebaut aus diesem noch viel größeren schon Archiv von Klängen. Ein Beispiel, wie aus diesem Quantitätsdenken eine gänzlich neue akustische Kunstart entstanden ist, ist Compression Sound Art. Hier nur die ersten 9 Beispiele komprimiert auf 1 Minute und 5 Sekunden. Sämtliche Symphonien Beethovens, abgespielt in 1 Sekunde. Sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in 1/10 Sekunde. Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Hörbuch, abgespielt in 1 Sekunde. 130.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Zusammen. Die Tonspur von Rambo 3, abgespielt in 1/3 Sekunde. Die Tonspur eines kompletten Pornofilms, abgespielt in 1/3 Sekunde. Britney Spears, Baby One More Time, abgespielt 10 Mal in 1 Sekunde. Britney Spears, Gimme More, abgespielt 400 Mal in 1 Sekunde. Zusammen. Compression Sound Art ist ein Paradebeispiel dafür, was man heute als neuen Konzeptualismus bezeichnet. Wurde dieser notwendig, um dem quantitativ maßlos gewordenen Material Geist und Leben einzuhauchen? Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, glaube ich, dafür, wie dieser Konzeptualismus heute zustande kommt. Einen würde ich einfach in der Tatsache von Multimedia sehen, dass man eben heute viel leichter Musik kontextualisieren kann, dass man da ein Video dazu macht und dass auch jetzt nach ein paar Jahrzehnten Performancekunst auch man das schafft, in die Musik zu übernehmen. Und ein anderer Punkt ist auch tatsächlich auch das Bedürfnis, Aspekte aus der Lebenswelt, aus der Politik, aus der Tageszeitung in die Musik einzubringen und das halt nicht in einer Struktur zu verklausulieren oder so, sondern es irgendwo schon doch bei einer Konkretion und bei einer informativeren Form von Inhaltlichkeit tatsächlich belässt oder in dem Sinne aufgreift. Ja, und dass man keine Scheu hat zu sagen, es erklärt sich einfach nicht nur aus dem, was man da klingend hört, sondern ihr müsst da was dazu wissen. Bei Fremdarbeit für Ensemble, Sampler und Moderator von 2009, ein typisches kreidlersches Konzeptstück, das er mit 29 Jahren als politische und musikalische Aktion realisiert hat, wird dieses Erklären in Gestalt des Moderators Bestandteil der Komposition. Um das Stück zu verstehen, muss der Hörer wissen, dass die Musik von einem Chinesen stammt, der den Auftrag hatte, kreidlersche Stilkopien anzufertigen. Und er muss wissen, dass Kreidler ihm und einem indischen Programmierer sehr viel weniger bezahlte, als er für dieses Auftragswerk der Klangwerkstatt Berlin an Honorar erhalten, also Profit gemacht hat. Fremdarbeit wird als Kompositionsprozess vorgeführt, moderiert vom Komponisten selbst und damit ein Stück Realität in Musik hereingeholt. Ich habe in diesem Fall nichts komponiert, sondern mich nur organisierend verhalten. Ich habe den Kompositionsauftrag gewissermaßen outgesourced, in Billiglohnländer verlagert, indem ich für die Musik einen chinesischen Komponisten ausfindig gemacht habe und für die Software einen Programmierer aus Indien. Und die habe ich Stücke komponieren lassen, die sich tatsächlich irgendwie so anhören wie Stücke von mir. Den Instrumentalpart bei der Uraufführung in der Berliner Klangwerkstatt 2009 spielte das Ensemble Mosaik. Auch in konzertanten Formen mit Instrumenten und Zuspielung führte das neue Verhältnis von Musik und Wirklichkeit, von Materiallage und künstlerischer Realisation zu neuen Inhalten. So etwa in der Kantate No Future Now von 2008 für großes Ensemble und Sampler oder in dem für die Donaueschinger Musiktage 2012 entstandenen Stück mit dem etwas rätselhaften Titel Der Weg der Verzweiflung, in Klammern Hegel, ist der chromatische. In beiden Stücken geht es um Identität. Das Beharren auf dem Jetzt statt an eine Zukunft zu glauben, als eine Lesart von No Future Now, rekurriert sich aus einem Netzwerk musikalisch selbstreferenzieller, politischer und persönlicher Inhalte. Der Weg der Verzweiflung für 9 Instrumente, Audio- und Videozuspiel verbindet die Frage nach Identität mit der Option der Befreiung davon. Identität wird in Zeiten medialer Vervielfältigung möglicherweise zum Identitätsverlust. Das ist schon sehr diese Idee von Collage, die da in dem ganzen sogenannten Material da dann drin steckt, dass es eben alles immer angebunden werden kann an schon existierende Musik. Ich denke zum Beispiel auf der klanglichen Ebene ist einfach praktisch jeder Klang kam schon mal irgendwo vor. Neue Klänge gibt es eigentlich nicht mehr. Aber was ich hier als ein Stück präsentiere, kann aber immer wieder auch in viele, viele kleine Schnipsel geteilt werden und eigentlich anderen Stücken auch zugeordnet werden, die es schon gibt, auf die ich mich beziehe und die andere Leute auch kennen. Also da sehe ich eigentlich die Idee von Zweifel, von Identität, dass eben das Werk eigentlich ein Netzwerk ist. Ja, in dem zum Beispiel auch Autorschaft, das kann man jetzt eben auch auf politische Fragen wirklich beziehen, auf Autorschaft und Urheberschaft, ja, dass auch das da eigentlich völlig in Frage gestellt ist. Bei der Uraufführung in Donaueschingen 2012 hatte das belgische Nadar-Ensemble den Instrumentalpart übernommen. Yeah. Identität, Zweifel, Freiheit, das eigene und das Fremde. Nicht als Differenz wie bei Claude Lévi-Strauss, sondern als Gleichsetzung und Vermischung. Außerdem Erkennbarkeit, Quantitäten, deren Beherrschung und Nichtbeherrschbarkeit. Regel, Abweichung, Fehler, der Verlust von Zukunft. Das alles sind so aktuelle wie brisante Themen heutiger Lebenskultur und Lebenswelt. Sie beherrschen die Musik von Johannes Kreidler nicht deshalb, weil er sie sich als kompositorisch zu gestaltende Themen ausgewählt und, übertragen ins Medium Musik, mit klanglichen Mitteln dargestellt hat. Sie sind vielmehr zum einen Resultat eines sozial- und kulturkritischen Denkens, dessen Fokussierungen mit der Methode einer polymedialen Konzeptkunst präsentiert werden. Andererseits resultieren heute brisante Themen wie Identität, Zweifel, Erkennbarkeit, Regel, Abweichung oder Fehler aus den Realitäten seines Materials selbst und den dafür notwendigen kompositorischen Verfahren. Sie sind eine Konsequenz der Neukontextualisierung einer komprimierten Kunst- und Weltrealität in Gestalt von Samples, Bildern und Filmen als kompositorisches Basismaterial. Polymediales Komponieren. Um- und Neuorientierungen in der Musik von Johannes Kreidler. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie eine Sendung von Gisela Nauck. Die Redaktion hatte Frank Kämpfer. Deutschlandfunk.